6. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte nach Koblenz fahren, morgen früh. Möchten Sie mit dem Schiff fahren? Nein, ich habe nicht so viel Zeit. Ja, es gibt auch noch den Zug und einen Bus. Was finden Sie besser? Also, wann fährt der erste Zug? Um 7.33 Uhr. Ja gut, ich nehme den Zug um 7.33 Uhr. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte nach Koblenz fahren, morgen früh. Möchten Sie mit dem Schiff fahren? Nein, ich habe nicht so viel Zeit. Ja, es gibt auch noch den Zug und einen Bus. Was finden Sie besser? Also, wann fährt der erste Zug? Um 7.33 Uhr. Ja gut, ich nehme den Zug um 7.33 Uhr.